Vielen Dank, dass ihr zu unserer Veranstaltung gekommen seid. Herzlich willkommen. Die Veranstaltung trägt den Titel 20 Jahre Pogrom in Rostock-Lichtenhagen und deutsche Zustände heute. Der Anlass ist der 20. Jahrestag der Angriffe von ca. 500 Nazis und Rassisten gegen die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und gegen mehr als 100 ehemalige vietnamesische VertragsarbeiterInnen in Rostock-Lichtenhagen. Unterstützt wurden die Täter von 2.000 bis 3.000 klatschenden und feixenden Nachbarn. Dennoch geht es uns heute nicht um Erinnern und Mahnen, dem Volkssport der Berliner Republik. Es geht um die politischen und ideologischen Nachwirkungen von Rostock-Lichtenhagen. Und zwar auch und gerade im vordergründig geläuterten Deutschland, wo Demokratie und Toleranz zur Staatsräson gehören. Offiziell. Organisiert ist die Veranstaltung von der Gruppe Top Berlin als Teil der bundesweiten Mobilisierung zur Demonstration am Samstag in Rostock-Lichtenhagen. Wir sind das kommunistische Projekt gegen alles Böse. Wir sind organisiert im bundesweiten Ums Ganze Bündnis, haben uns in den letzten Jahren mit Geschichtspolitik, Gedenknationalismus, Sozialchauvinismus und Rassismus beschäftigt. In diesem Jahr verstärkt mit den Krisenprotesten M31 und Blockupy und sind jetzt an der Organisation dieser Demonstration in Rostock beteiligt. Oder dieses ganzen Tages aus Kundgebung, Demonstration und Konzert am Sonnenblumenhaus. Unsere Referenten heute sind Kim Jahr, er ist Politik- und Kulturwissenschaftler und Vorstand von Corientation. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mhm. Einer, wie es auf der Seite heißt, politischen Plattform, auch einer Internetplattform von, ich zitiere, Deutsch-Asiaten bzw. asiatischen Deutschen. 2010 ist seine Studie Unrein und Vermischt erschienen, eine, wieder Zitat, Kulturgeschichte der Hybridität. Sein neues Buch, das du als Herausgeber betreut hast, kann man hier, glaube ich, sehen, du hast es aufgestellt. Mhm. Für das Festival gegen Rassismus am vergangenen Wochenende hat Nie eine Gesprächsrunde zu Rostock-Lichtenhagen organisiert und auch moderiert mit Zeitzeugen und Nachgeborenen der, wie es dort hieß, vietnamesischen Community. Und das waren eben auch Zeitzeugen von Rostock-Lichtenhagen aus der Zeit des Pogroms dabei. Garibaldi hat das Festival gegen Rassismus mitinitiiert und maßgeblich mitorganisiert. Er ist Mitbegründer von Almende e.V., dem Haus alternativer Migrationspolitik und Kultur. Das ist ein Treffort am Cottbusser Damm, aber eben auch eine linke politische Gruppe von Flüchtlingen und MigrantInnen, zumindest von Flüchtlingen und MigrantInnen gegründet. Almende bedeutet Gemeingut und ich glaube, wir können das hier im Sinne einer Kritik an kapitalistischen Verwertungszwängen und Ausbeutung verstehen. Wir haben also leider wieder ein reines Männerpodium, das war anders geplant und wir bemühen uns noch immer, dass das anders ausfällt. Es war hier leider nicht anders zu machen, aber wir bleiben auch da am Ball und bemühen uns, paritätische Podien zu organisieren. Ich würde kurz aus der Perspektive unserer Gruppe noch so zwei, drei Bilder zu Rostock-Lichtenhagen nachzeichnen und auch ein paar wichtige Entwicklungen seither. Danach würden Nie und Garib ihre Inputs geben. Wir haben es kurz besprochen, die würden so ungefähr eine Viertelstunde dauern jeweils. Danach müssen wir mal schauen, ob sie auf dem Podium nochmal Bezug aufeinander nehmen, sich vielleicht nochmal kommentieren, ob ich vielleicht noch eine Frage stelle, die sich aus den beiden Inputs ergeben hat. Aber wir würden dann doch sehr schnell versuchen, in die Diskussion überzugehen. Da haben wir noch Saalmikrofone, sodass wir uns gut verstehen können. Ja, der Versuch einer Skizze. Das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen ist Teil einer ganzen Reihe von Brand- und Mordanschlägen unmittelbar nach der deutschen Einheit. Bereits ein Jahr vorher, im September 91, griffen bis zu 500 Deutsche im sächsischen Hoyerswerda über Tage die Unterkünfte von Flüchtlingen und VertragsarbeiterInnen an. Die Opfer wurden evakuiert. Die Nazis feierten, Zitat, Deutschlands erste ausländerfreie Stadt. Bei rechten Brandanschlägen starben 1992 in Mölln drei Menschen, 1993 in Solingen 5. Insgesamt wurden zwischen 1990 und 1994 mehr als 30, nach anderen Zählungen mehr als 40 Menschen von Nazis und Rassisten ermordet, mehr als 500 zum Teil schwer verletzt. Dennoch sticht das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen hervor. Und das nicht wegen einer umfassenden Dokumentation durch ein Kamerateam des ZDF, das am Tag der Brandanschläge mit mehr als 100 ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen im Sonnenblumenhaus eingeschlossen war. Rostock ist der Höhepunkt einer über Jahre aufgebauten rassistischen Komplizenschaft von deutscher Bevölkerung und politischer Elite. Die Hetze gegen vermeintliche Überfremdung und Asylantenflut war eine Art ost-westdeutscher Vereinigungsdiskurs. Das Boot ist voll, titelten gleichzeitig Spiegel und die DVU, die Deutsche Volksunion. Schon vor dem Pogrom haben die Behörden den Flüchtlingen in Rostock-Lichtenhagen Hilfe und Schutz verweigert. Sie haben damit die Bilder passend zum rassistischen Stereotyp produziert. Während der ersten Tage des Pogroms haben die Behörden dramatische Hilfsappelle der Angegriffenen ignoriert und den Mob freien Lauf gelassen. Am Tag der Brandanschläge gegen die vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen wurde die Polizei abgezogen. Die Eingeschlossenen mussten sich verbarrikadieren und vor dem Rauch über eine Dachluke flüchten. Die Opfer wurden am Tag darauf deportiert, die Täter blieben bis heute straffrei. Was gegen Nazis und Nachbarn nicht möglich war, klappte wenige Tage später gegen antirassistische Demonstrantinnen. Polizeihundertschaften wurden aufgefahren, Wasserwerfer, Hubschrauber, stundenlange Schikanen, massenhafte Verhaftungen und Verurteilungen. Rostock-Lichtenhagen ist aber auch ein Umschlagspunkt, und zwar in doppelter Hinsicht. Nach dem Pogrom ist die SPD umgefallen und hat der faktischen Abschaffung des Asylrechts zugestimmt. Mit den Stimmen der SPD wurde 1993 das Grundrecht auf Asyl abgeschafft aus dem Grundgesetz. Der Asylrechtsparagraf ist seither ein Abschiebeparagraf. Das ebenfalls 93 eingeführte Asylbewerberleistungsgesetz und andere rassistische Sondergesetze sind eine einzige Menschenrechtsverletzung. Lagerunterbringung, Residenzpflicht, Gutscheinsystem, Auflagen und Abschiebeterror. Gleichzeitig entstand die Generation Rostock, wie die Jungle World heute getitelt hat, eine Generation offensiver Nazis und Rassisten, die gelernt hat, dass ein Pogrom wirkt, dass die Parlamente bis jetzt ihre Politik gemacht haben. Die Folgen sind bekannt: rechte Hegemonie im Osten, alltägliche Straßengewalt und Mordanschläge bis zum NSU. Doch nach Rostock-Lichtenhagen kamen eben auch, und das ist der zweite Umschlagspunkt, die Lichterketten. Sobald die Abschaffung des Asylrechts beschlossene Sache war, organisierte sich die deutsche Zivilgesellschaft gegen rechts und für Demokratie und Toleranz. Es ging und geht noch heute um das Ansehen Deutschlands und um das gute Gefühl, aus der Geschichte gelernt zu haben. Damit schlägt der heiße Rassismus des Pogroms in den kalten Rassismus der selbstkritischen Nation um. Unter Rot-Grün wurde zwar das völkische deutsche Staatsbürgerschaftsrecht modernisiert. Hier lebende Menschen konnten auch ohne deutschen Stammbaum Staatsbürger werden. Mit dem von Bundeskanzler Schröder ausgerufenen Aufstand der Anständigen und dem Holocaust-Mahnmal wurde antifaschistische Gesinnung zur, Zitat Merkel, Staatsräson. Gleichzeitig hat sich Deutschland mit der Agenda 2010 eine neoliberale Rosskur verpasst. Staatliche Garantien wurden gestrichen, die Bevölkerung eingespannt zwischen kapitalistischem Verwertungszwang und Behördenschikane. So wurde Deutschland zum Aufarbeitungs- und zum Exportweltmeister. Seither pendelt der deutsche Nationalismus zwischen Rassismus und Sozialchauvinismus, und zwar in dieser Reihenfolge. Ausländische Facharbeiter und migrantische Leistungsträgerinnen sind willkommen, solange sie dem Standort nützen. Doch Sarrazin und die Integrationsdebatte haben gezeigt, wer im Zweifelsfall das Sagen hat: die weißdeutsche Mehrheitsgesellschaft. Hier gilt Integration als Bringschuld. Die Folgen deutscher und europäischer Abschottungspolitik wurden unsichtbar gemacht. Tausende tote Flüchtlinge an den Außengrenzen Europas sind kein Thema. Hier im Haus muss man vielleicht so formulieren: Karneval der Kulturen und das deutsche Abschieberegime sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Soll heißen, der heiße Rassismus der Wendejahre und der kalte Rassismus der Gegenwart schließen sich nicht aus, weder ideologisch noch politisch. Ihre Vermittlung ist eleganter geworden. Das in etwa ist der Hintergrund, vor dem wir diese Veranstaltung organisiert haben. Unsere Referenten haben vielleicht eine andere Perspektive. Vielleicht sehen sie die Sache auch ganz anders. Das wollen wir jetzt erkunden. Und ich würde deswegen gleich an Lee übergeben wollen, der mit seinem Input beginnen wird. Ja, ich danke erstmal halt für die freundliche Vorstellung und auch für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Ich freue mich, dass so viele Leute heute Abend den Weg hergefunden haben. Ich habe jetzt keinen fertigen Vortrag vorbereitet, sondern möchte anhand von bestimmten Thesen, von bestimmten Zugängen meine Perspektive aus Rostock-Lichtenhagen haben als Ausgangspunkt zum Verständnis deutscher Gesellschaft vorstellen. Und vielleicht ist es ganz gut, damit anzufangen, wie ich halt Rostock, also was Rostock-Lichtenhagen bei mir ausgelöst hat, wie ich damit umgegangen bin. Ich bin 1992, war ich ein junger Student der Politikwissenschaften, hatte gerade im OSI, am Otto-Suhr-Institut an der Freien Universität Berlin angefangen zu studieren. Wir lebten damals in einem Kontext, wo aufgrund des aufkeimenden, des wiedererstarkenden deutschen Nationalismus ihrer Gewalt eine neue Dimension annahm, eine Explosion von rassistischen Angriffen, die sich im Alltag, aber vor allem auch in der Politik und in den Medien sich widerspiegelten und für mich damals auch eine neue Dimension der deutschen Gesellschaft aufzeigten. Ich bin ja selber in West-Berlin in den 80er Jahren aufgewachsen als sogenanntes Flüchtlingskind, als Rotkiebel, mit einem vietnamesischen Hintergrund, vietnamesisch-chinesischen Hintergrund und diese Form von einer entfesselten rassistischen Gewalt, die auch noch eher so in unfassbarer Weise von der offiziellen putschen Kultur dieses Landes umarmt wird, instrumentalisiert wird. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung der Form. Ich taumelte zwischen Sprachlosigkeit und Wunsch zur Politisierung, mich weiterzuentwickeln, diese Gesellschaft besser zu verstehen. Eine ganz konkrete Sache, die ich gemacht habe, war im Anschluss an Rostock-Lichtenhagen meinen allerersten Leserbrief an die Taz zu schreiben. Ich habe seitdem noch keinen weiteren Leserbrief verfasst an die Taz, aber er wurde damals tatsächlich abgedruckt. Und trotzdem war es halt schwer, Rostock-Lichtenhagen bei mir als einen Ausgangspunkt zu einer Hinwendung zu deutsch-asiatischen Lebenswelten zu gestalten. Dafür gab es halt zu wenig Anschlüsse. Dafür war ich auch noch nicht so weit, überhaupt zum Beispiel in Begrifflichkeiten wie deutsch-asiatische Diaspora zu denken, mich für eine Wiederentdeckung, eine Aneignung der deutsch-vietnamesischen Migrationsgeschichte zum Beispiel, mich zu interessieren schon, aber die Mittel fehlten mir damals, solche Wünsche tatsächlich umzusetzen und auch die Frage, in welchen Institutionen, mit welchen Gruppen kann man solche Arbeiten oder solche Perspektiven überhaupt ins Leben rufen. Und diese Isolation und auch die Machtlosigkeit haben bei mir dazu geführt, dass ich halt über viele, viele Umwege dann erst 2010 nach meiner Promotionsarbeit, dieses Buch, was jetzt von Felix genannt wurde, Unrein und vermischt, postkoloniale Grenzgänge durch die Kulturgeschichte der Realität und der kolonialen Rassenbastarde, habe ich dann erst dann 2010 beim Projekt am Hau am Hebel Theater zur vietnamesischen Diaspora und Beyond erstmals mich mit der deutsch-vietnamesischen Migrationsgeschichte mich auseinandersetzt, obwohl ich halt schon seit 99, seit Erscheinen meiner Diplomarbeit initiiert in Migration, mich mit Migrationspolitik, mich mit Rassismus, postkolonialer Theorie und so weiter und so fort mich auseinandergesetzt hatte, aber diese Hinwendung und sozusagen die eigene Biografie als Ausgangspunkt der wissenschaftlichen politischen Arbeit zu begreifen, das habe ich mir halt erst sozusagen fast 20 Jahre nach Rostock-Lichtenhagen getraut oder war möglich, damit halt anzufangen. Ich bin halt sehr froh, dass im Juni dieses Buch halt herausgekommen ist, Asiatische Deutsche, und es ist eigentlich reiner Zufall, dass das 2012 rausgekommen ist. Eigentlich wollten wir das schon letztes Jahr publizieren, aufgrund meiner eigenen Faulheit und Unfähigkeit, Zeitpläne einzuhalten, hat sich halt jetzt der Umstand ergeben, dass asiatische Deutsche sozusagen als eine Art selbstorganisierter Begleiter zu dem 20-jährigen Gedenktag von Rostock-Lichtenhagen erschienen ist und dort halt eine Form von Wissensproduktion aus vielen unterschiedlichen deutsch-vietnamesisch, deutsch-asiatischen, aber auch anderen POC, People of Color Perspektiven, dort in diesem Buch zusammengeführt wird. Und obwohl halt ja, in diesem Buch auch über Rostock-Lichtenhagen geschrieben wird, wir Zeitzeugen, wie Bill of Basel von Reach Out, der damals in der antirassistischen Initiative gearbeitet hat, und Malcolm Collard, die 16 Jahre lang für den Hong der vietnamesischen Organisation, den Rostock, nach dem Pogrom ihre Arbeit aufgenommen hat, obwohl sozusagen das Thema Rostock-Lichtenhagen in diesem Buch thematisiert wird, fiel mir erst Anfang August halt ein, nachdem ich halt geguckt habe, was andere vietnamesische Migrantenvereine zu Rostock-Lichtenhagen vorbereiten, und stellte entsetzt fest, dass sie halt dazu gar nichts vorbereiten, dass sie halt dazu schweigen, dass das kein Thema ist. Und habe gedacht, das kann ja irgendwie nicht sein, dass diejenigen, die halt in ganz besonderer Weise von Rostock-Lichtenhagen betroffen waren, nicht zumindest einen Ansatz dazu unternehmen, sich und ihre Perspektiven zu positionieren, selbst wenn dieser halt im massenmedialen Diskurs untergeht und halt nicht entsprechend ja, auffällt, den Raum bekommt, eine andere Perspektive dominieren. Aber trotzdem fand ich das halt ja, als eine putsche Aufgabe, solche selbstorganisierten Perspektiven zu ermöglichen, und war halt sehr, sehr froh, im Rahmen von Festival gegen Rassismus, den von Almende und von Gabriel ganz maßgeblich mitorganisiert wurde, dort diesen Workshop mit fünf anderen deutsch-vietnamesischen Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, mit ganz aus unterschiedlichen Generationen, mit unterschiedlichen Migrationsgeschichten und so weiter und so fort, diese Perspektiven dort vorzustellen und zu versuchen, unsere unterschiedlichen Positionen, unsere unterschiedlichen Umgangsweisen mit Rostock-Lichtenhagen in eine öffentliche Debatte zum Gehör zu bringen. Ich denke halt, dass Rostock-Lichtenhagen nicht als Ausnahmezustand begriffen werden kann, sondern natürlich als eine Zuspitzung der rassistischen Normalität, die auch schon vor Rostock-Lichtenhagen sich sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland sich nicht nur in Form von rassischer Alltagsgewalt, sondern vor allem auch in den institutionellen Praktiken der Ausgrenzung, der Ausschließung auf dem Arbeitsmarkt, aus dem Staatsbürgerschaftsrecht, aus der Vorstellung von deutscher Kultur, deutscher Identität und so weiter und so fort, sich breit gemacht hat. Und dementsprechend stellte Rostock-Lichtenhagen für mich überhaupt nicht eine Sondererscheinung ostdeutscher, speziell ostdeutscher Befindlichkeiten, der ostdeutschen sogenannten Unfähigkeit, mit sogenannten Ausländern umzugehen, sondern eigentlich eine putsche Kultur, die ganz, ganz viel mit der deutschen Geschichte zu tun hat. Und diese deutsche Geschichte reicht natürlich weiter zurück als DNS-Zeit, weiter zurück als als das vietnamesische Kolonialkaiserreich, sondern bis die Anfänge der Moderne, wo deutsche Philosophen unter anderem einen ziemlich maßgeblichen Beitrag zur Konstruktion von Rassen geleistet haben und dementsprechend beziehungsweise vor dem Hintergrund solcher historischen Folien würde ich halt natürlich auch Rostock-Lichtenhagen halt einbetten wollen und nicht so sehr davon ausgehen, dass Rostock-Lichtenhagen sozusagen den ostdeutschen autoritären Charakter repräsentiert, sondern die ostdeutsche Variante des Michel, den es halt so in ähnlicher Form natürlich auch in Westdeutschland gibt. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Rostock-Lichtenhagen keine singuläre Erscheinung war. Pogrome gab es auch in Westdeutschland, wie zum Beispiel in Mannheim-Schönau, was aber meistens in der Aufarbeitung der rassischen Gewalt in den 90er Jahren ziemlich sträflich unter den Tisch fällt, obwohl dort über mehrere Tage hinweg ein Flüchtlingsheim mit Unterstützung der lokalen Bevölkerung angegriffen wurde. Und das sagt natürlich auch etwas über die rassistische Struktur der deutschen Gesellschaft halt aus. Ich habe jetzt halt nach dieser langen, langen Hinführung zu meinen eigentlichen drei kleinen Thesen wollte ich jetzt anhand von drei kleinen Punkten in meine Auseinandersetzung mit Rostock-Lichtenhagen halt einführen. Ich bin interessiert, Rostock-Lichtenhagen als eine Selbstbestimmung der deutschen Dominanzkultur zu begreifen. Und zwar etwas, was sich halt auch in der Aufarbeitung von Rostock-Lichtenhagen oder in der vermeintlichen Aufarbeitung von Rostock-Lichtenhagen sich halt bemerkbar macht. Ich denke, dass in der medialen Diskussion die Chronologie von Rostock-Lichtenhagen sehr stark betont wird. Natürlich auch, was Rostock-Lichtenhagen sozusagen als Spiegelbild der deutschen Gesellschaft bedeutet, welche Ursachen, welche politischen, ideologischen, kulturellen Ursachen haben überhaupt erst Rostock-Lichtenhagen ermöglicht. Was aber bei der Diskussion meistens unter den Tisch fällt, ist die Frage, wie sozusagen halt Rostock-Lichtenhagen als einen sekundären Rassismus produziert, wie sozusagen halt in der Nachfolge, in der Historisierung von Rostock-Lichtenhagen, in der medialen Widerspiegelung, in der sogenannten Aufarbeitung von Rostock-Lichtenhagen sich eine deutsche Dominanzkultur reproduziert, deren Merkmale halt sind, dass der Diskursraum nach wie vor in deutscher Hegemonie sich befindet, dass eine monologische Diskurs- und Diskussionsstruktur sich wiederfindet. Und wenn man halt zum Beispiel sich vergegenwärtigt, dass alle 10 Jahre Rostock-Lichtenhagen in kurzen medialen Rappenlicht halt steht, wo dann die Ereignisse aus weißer deutscher Perspektive rekapituliert werden und dort vornehmlich weiße deutsche Akteure zu Wort kommen, die ihre Version der Geschichte erzählen, dann ist das etwas, was ich halt als sekundären Rassismus in dieser Form bezeichnen möchte, weil dadurch rassismuskritische Positionen, die Perspektiven von People of Color, im Falle von Rostock-Lichtenhagen, von die Perspektiven von vietnamesisch-deutschen Vertragsarbeiterinnen oder von Menschen, die sich in besonderer Weise mit dieser Geschichte sich identifizieren oder sich davon betroffen fühlen, unsichtbar gemacht wird. Und eine Folge dieses monologischen Diskurses ist ja auch, dass eine Täter-Opfer-Umkehrung stattfindet. Man erinnere sich halt, oder wir können uns halt in dem Falle daran erinnern, wie zum Beispiel Rostock-Lichtenhagen erklärt wird, als die Revolte von überforderten, überfremdeten ostdeutschen Normalbürgern, die sozusagen selber als Opfer begriffen werden müssen und die es halt leider das nicht geschafft haben, ihren Unmut auf eine zivilisiertere Art und Weise zu artikulieren, aber trotzdem müsste man halt deren Sorgen und deren Probleme ernst nehmen, und das ist halt dann der primäre Fokus, von der dann halt die Geschichte von Rostock-Lichtenhagen oder das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen halt erzählt wird. Ein anderes Beispiel ist halt auch die diskriminierende Sprache, und ich hatte jetzt in den letzten Tagen das Pech gehabt, zum Beispiel in der Berliner Zeitung, nicht der BZ, sondern der anderen Berliner Zeitung, die Artikel zu Rostock-Lichtenhagen zu lesen. Dort findet man nach wie vor Begriffe wie Asylanten, wie Ausländer, Fremdfeindlichkeit und so weiter. Das Wort Rassismus tauchte in diesem großformatigen Artikel der Berliner Zeitung an keiner Stelle halt auf. Und diese Ausblendung von Ideologie und rassismuskritischen Positionen ist natürlich meiner Meinung nach nur möglich, indem man sozusagen seine eigene weiße, bürgerliche, letzten Endes koloniale Perspektive als hegemoniales Instrument einsetzt und dadurch halt die Erinnerung, aber auch die Geschichte von Rostock aus einer dominanten Perspektive reproduzieren kann. Was zum Beispiel dabei halt auch vollkommen wegfällt, ist der Umstand, dass in Rostock-Lichtenhagen selbst Momente gab von Selbstorganisation und Widerstand. Wenn man zum Beispiel sich den Film Die Wahrheit liegt, lügt in Rostock sich halt anschaut, dann gibt es halt gibt es halt Episoden in diesem Film, wo zum Beispiel zu sehen ist, wie halt einerseits vietnamesische Vertragsarbeiterin aus der Mecklenburger Allee 19 aus ihrer Position heraus mit der Kamera die rassistischen Angreifer aufnehmen und dadurch halt ihre Perspektive dokumentieren, damit aber natürlich sozusagen auch versuchen, Material herzustellen, die sozusagen diesen einseitigen Blick auf das andere, auf die unzugehörigen, wenn nämlich Vertragsarbeiter umkehrt und sozusagen auch eine neue Position im Diskurs versucht sichtbar zu machen. Oder halt Diskussionen, wo es halt darum geht, dass gesagt wird, wir müssen uns selbst bewaffnen. Wir müssen halt irgendwie zum Beispiel in Treppenhaus in der vierten Etage eine strategische Situation nutzen und uns dort positionieren, um notfalls auch mit Knüppel und Latten und anderen notdürftig improvisierten Waffen uns zu verteidigen. Und das sind halt Narrationen, Elemente, die in der Geschichte von Rostock-Lichtenhagen, die in der medialen Repräsentation von Lichtenhagen vollkommen unter den Tisch fällt. Das heißt, dass dadurch aber auch wiederum ein selbstgefälliges Klischee bedient wird, nämlich die der passiven, unfähigen und sich nicht wehrenden vietnamesischen Migranten reproduziert wird. Was aber auch allerdings sozusagen halt wiederum auffällt, und das macht die Geschichte halt wiederum so vielschichtig und ambivalent, ist, dass es in der vietnamesischen Community, wenn man es so sagen darf, also vietnamesische Community meine ich jetzt hier die Gesamtheit der Gruppe mit einem vietnamesischen Migrationshintergrund, wie es man heutzutage heißt, es schließt nicht ein, dass diese Menschen sich halt auch tatsächlich als Teil der vietnamesischen Community sich begreifen, sondern es ist ein Versuch, ja sozusagen einen Begriff zu finden, um eine bestimmte Gruppe zu markieren und deren gesellschaftliche Position, deren gesellschaftliche Position adressieren zu können. In meiner Wahrnehmung der vietnamesischen Community, und das war halt das Hauptthema unseres Workshops am Sonntag auf dem Festival gegen Rassismus mit dem Titel Fire and Forget, deutsch-vietnamesische Perspektiven 20 Jahre nach dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen, haben wir halt auch versucht, darüber zu reden, warum es jetzt so schwierig ist, aus einer deutsch-vietnamesischen Position heraus über Rostock-Lichtenhagen zu sprechen. Ich hatte es halt in der Einführung zu dem, was ich heute gerade gesagt habe, aus meiner eigenen Erfahrung versucht darzustellen, warum es mir halt schwerfiel, darüber zu reden. Andere Menschen mit anderen Erfahrungen, mit anderen Hintergründen haben aus anderen Gründen heraus Probleme oder Schwierigkeiten, diese Politik der Unsichtbarkeit und der Verdrängung durch eine Praxis der Selbstpositionierung zu ersetzen. Ich denke, dass nicht nur sozusagen die dominante gesellschaftliche, mediale, diskursive Struktur für diese Unsichtbarkeit von der vietnamesischen Community halt verantwortlich ist, sondern auch die Überlebenspraktiken der vietnamesischen Community. Das resultiert halt aus den Verwerfungen, Konflikten, Gegensätzen, Unterschieden innerhalb der deutsch-vietnamesischen Community, die über sehr unterschiedliche Migrationsgeschichten halt verfügt. Der westdeutsche Teil der vietnamesischen Community ist zum größten Teil als sogenannte Boat People in den 80er Jahren ins Land gekommen und galt damals als sogenannte willkommene Flüchtlingsgruppe, die der sogenannten Kontingentflüchtlinge, wo Deutschland eine begrenzte Anzahl dieser Flüchtlinge aufgenommen hat, ganz im Unterschied oder im Gegensatz zu der sonstigen Praxis mit Flüchtlingen umzugehen, die auch schon Ende der 70er Jahre unter der ersten Asylhysterie litten, wo halt auch damals schon das das Bild von Überfremdung, von der massenweise Erstürmung der Bundesrepublik durch Flüchtlinge aus Lateinamerika, die Diktatur in Chile zum Beispiel oder aus Iran, führten damals zu einem großen Leidensdruck, und diese Flüchtlingsgruppen hatten zum größten Teil das Pech gehabt, nicht als willkommene Kontingentflüchtlinge zu gelten. Und aus solcher aus solchen historischen Erfahrungen heraus ist halt ein Teil der westdeutschen vietnamesischen Community dazu übergegangen, die westdeutsche Gesellschaft zu heroisieren, würde ich mal sagen, zu euphemistisch mit einer rosa-roten Brille die deutsche Gesellschaft zu betrachten, in der zum Beispiel halt sich relativ häufig sich solche Statements befindet: Ich habe in Deutschland niemals Rassismuserfahrungen gehabt. Oder die sich halt auch jetzt sich wiederfindet in einer aktuellen Kampagne von Teilen der vietnamesischen Community, wo auch Brotbilder der zweiten Generation involviert sind. Danke Deutschland, danke, dass ihr uns aufgenommen habt, wir sind euch dafür so dankbar. Und andererseits aber sich ganz, ganz stark sich halt abgrenzt von den Erfahrungen und auch von den rassistischen Ausgrenzungen, die halt von großen Teilen der vietnamesischen Community in Ostdeutschland immer noch erfahren wird. Diese sind halt in der DDR als sogenannte Vertragsarbeiterinnen angekommen, wurden in den 90er Jahren nach der Wiedervereinigung. Man hat versucht, erstmal die Arbeitslosigkeit zu immunisieren, indem die vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen als allererste aus den Betrieben rausgeschmissen wurden, unabhängig von ihrer Arbeitsleistung. Und es reichte, dass sie halt die vietnamesische Staatsangehörigkeit hatten. Es gab ja dann in der Folgezeit das sogenannte Rückkehrabkommen, wo als Ziel vereinbart wurde, 40.000 vietnamesische Migranten wieder nach Vietnam abzuschieben. Das ist zum Glück nur zum Teil geglückt. Und diese unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionierungen dieser unterschiedlichen Gruppen, die auch sehen, auch noch sozusagen halt noch unter den Nachfolgewirkungen des kolonialen Kriegs in Vietnam bleiben, als ein Teil, als Südvietnam, als Alliierte der USA und Nordvietnam unter kommunistischer Regierung miteinander im Krieg standen. Und diese historischen Konflikte spielen in der aktuellen Problematik in Deutschland nach wie vor hinein. Das heißt, es gibt dort halt auch einen ganz, ganz präsenten postkolonialen Hintergrund in der Diskussion, in der Schwierigkeit zwischen den vietnamesischen Communities in Ostdeutschland und Westdeutschland miteinander in einer Kommunikation, in einen, möglicherweise sogar in einen in eine Struktur zu treten, die halt möglich ist, miteinander die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede anzuerkennen. Und zurzeit werden halt ausschließlich die Unterschiede benannt und bewertet. Und das führt halt zu sehr, sehr vielen Widersprüchen, die ich jetzt auch nur in Teilen halt ausführen konnte, weil das würde zu weit führen. Da ich jetzt, glaube ich, meine Zeit lange überschritten habe, würde ich nur noch zum letzten Punkt kommen und ganz kurz ausführen, wo ich halt denke, dass Rostock-Lichtenhagen und der aktuelle NSU-Terror miteinander in Beziehung treten. Ich denke, dass Rostock-Lichtenhagen genauso wie der NSU-Terror natürlich etwas über die deutsche Gesellschaft aussagt, über den strukturellen Rassismus, über das institutionelle Versagen einerseits rassifizierte Minoriteten in dieser Gesellschaft zu schützen, ihre Menschenrechte zu wahren, wie zum Beispiel das Recht auf körperliche Unversehrtheit, was ein sehr grundlegendes, universelles Menschenrecht halt ist. Das heißt, wir haben hier massive Defizite im Menschenrechts, in der Menschenrechtspraxis in Deutschland. Menschenrechtsverletzungen finden halt nicht nur in der sogenannten Dritten Welt oder in China und Vietnam halt statt, sondern wie Rostock-Lichtenhagen, aber auch die NSU-Morde beweisen, auch in Deutschland, weil diese Morde nur deswegen passieren konnten, weil die Institutionen ganz offensichtlich diese Gewalt, die rassistische Gewalt, sowohl in Rostock-Lichtenhagen als auch anderswo geduldet, wenn nicht sogar durch ihre Politik, durch ihre Fehler gefördert haben. Und bei der NSU gibt es ja reichlich Indizien, die möglicherweise auch auf eine Zusammenarbeit hindeuten. Was halt ganz, ganz wichtig wäre, wäre tatsächlich eine diskursive und eine politische Macht als soziale Bewegung, soziale antirassistische Bewegung zu entwickeln, die das Thema struktureller Rassismus, institutionelle Diskriminierung auf die politische Agenda halt setzt, was tatsächlich nicht nur im Feuilleton, sondern vor allem auch im Bundestag besprochen werden müsste. Und das führt anscheinend halt nur über NGOs dieser Weg, weil so wie Rostock-Lichtenhagen, aber auch die bisherige Aufarbeitung des NSU-Terrors gelaufen ist, sehen wir halt dort massive Verkrustungen, sehen wir halt massive Widerstände, sich mit den gesellschaftlichen Realitäten dieser Republik sich auseinanderzusetzen. Und dazu gehört halt dieser strukturelle Rassismus. Und wenn sozusagen selbst die sogenannte vierte Gewalt, nämlich die Massenmedien, mit ihrer mit ihrem Auftrag, gesellschaftliche Aufklärungsprozesse voranzutreiben, sich immer noch davor scheuen, das Wort Rassismus in den Wort zu nehmen und nach wie vor mit falschen Begriffen wie Ausländer, wie Asylanten zu operieren, dann zeigt sich halt, daran zeigt sich, dass die selbst die Selbstlüge, das selber Belügen dieser Gesellschaft halt weitergeht. Und ich denke, dass wir gut beraten werden, über Bündnispolitik zu reden und über Allianzen, um halt genau diese diskursive politische Macht zu entwickeln, um halt genau diese Themen, die wichtig sind, auf die Agenda zu setzen. Und damit möchte ich halt auch meinen Input erstmal an dieser Stelle beenden. Erstmal vielen Dank für die Einladung an die Veranstalterinnen, um jetzt auch so nach 3 Tagen des Festivals, was schon uns beansprucht hat, doch noch zu einem wichtigen historischen Ereignis auch auf Gegenwart bezogen zu diskutieren und dazu einen Beitrag zu leisten. Ja, ich habe eigentlich auch viel zu erzählen. Und zwar würde ich auch von meiner persönlichen und politischen Perspektive aus, auch wie ich damals die Zeit erlebt habe und was uns damals so betroffen gemacht hat und wie wir darauf reagiert haben. Und dann hätte ich auch gerne natürlich den Bogen auf heute gezogen. Ich weiß nicht, ob ich das in der Kürze der Zeit noch schaffe. Ich versuche es. Aber ich denke, letztendlich kommt es auch darauf an, dass wir gemeinsam entscheidende, wichtige Fragen, zukunftsorientierte Fragen, Fragen bezüglich antirassistische Bündnispolitik etc. stellen und gemeinsam darüber diskutieren. Und auch auf die Vorschläge von Kern würde ich dann irgendwann mal eingehen. Aber um euch einigermaßen zu vermitteln, ein Bild plastisch darzustellen, wie es damals abgegangen ist, was damals, in welchem Kontext diese Ereignisse stattgefunden haben. Weil es ist wichtig, das nochmal zu vermitteln, weil ich denke, dass ein Teil von euch vielleicht damals noch sehr jung war. Ich jedenfalls war fast 30. Ich war an der TU, studierte Elektrotechnik, aber trotzdem war ich vor allem sehr aktiv im politischen Kampf. Also nicht nur an der TU, sondern auch über die Universität hinaus, vor allem in der türkeistämmigen Community, in der linken Strukturen, Organisationen, Organisierungen und Vereinen war ich sehr aktiv beteiligt. Aber was das Festival nochmal angeht, das will ich nochmal ein bisschen korrigiert haben, ich war nicht maßgeblich beteiligt, also es war ein Festival von, was von ja, vielen verschiedenen Gruppen, Initiativen, Einzelpersonen gemeinsam gemeistert wurde und es ist uns gelungen. Daher, das war eine kollektive Arbeit, es war eine Gemeinschaftsarbeit, ein politisches Zeichen, was wir gemeinsam gesetzt haben. Das wollte ich nochmal unterstreichen. So, zu Rostock nochmal. Ich würde jetzt nicht nur mich auf Rostock allein jetzt konzentrieren, sondern wenn ich zurückblicke, 20 Jahre zurück, dann betrachte ich die Anfänge der 90er Jahre als ein Gesamtpaket. Also vor allem ab Fall der Mauer bis zum Brandanstieg in Mölln-Solingen und bis zur Abschaffung des Asylrechts, des Artikels 16 des Grundgesetzes. Diese Phase ist als eine einheitliche Phase zu betrachten, denke ich. Wie schon von meinen Vorrednern schon genannt, waren diese tödlichen Vorfälle, diese pogromartigen Ereignisse, diese rassistische Hetze ein Ergebnis der jahrzehntelangen rassistischen Politik, was von Politik, von Medien, von der gesamten Gesellschaft mehr oder weniger systematisch entwickelt und propagiert wurde. 82, also 10 Jahre vor Rostock, kam ja die Kohl-Regierung an die Macht. Und in der ersten Regierungserklärung hieß es, wenn wir die Hälfte der Ausländer zurückschicken, dann geht die Arbeitslosigkeit auf die Hälfte zurück. Also schon von der Regierung wurde ganz gezielt eine rassistische Politik betrieben und die Migranten, die damals im Vergleich zu heute viel mehr immer wieder als Ausländer bezeichnet wurden, als Ziele dargestellt. Es wurde eine gezielte Hetze fortgesetzt. Und diese Hetze hat sich in den 80er Jahren dann vor allem, wie schon genannt, vor allem ganz gezielt sich gegen die Flüchtlinge gerichtet. Es gab also von den Medien, vor allem auch von Spiegel vor allem, gab es eine sechsteilige Serie über Asylantenflut etc. und über Überfremdung und Scheinasylanten, Wirtschaftsasylanten, Missbrauch des Asylrechts etc. Und im Laufe dieser Hetze, im Laufe dieser Zeit der 80er Jahre, gab es auch immer wieder Einschränkungen im Asylrecht. Und bis das Asylrecht dann 83 so gut wie abgeschafft wurde. Und das war sozusagen das Sieg der Nazis auf der Straße. Aber das war eigentlich nicht nur der Sieg der Nazis, sondern das war der Sieg der Nazis, der Politik, der Polizei, der Medien, alle insgesamt. Also die gesamte deutsche Konstrukt, was sich dann nach dem Fall der Mauer als Einheit dargestellt hat und wo auch der Nationalismus sehr verstärkt vorangetrieben wurde, hat sich dann als rassistisch sehr offensichtlich dargestellt. Und bei den vielen Migrantinnen, oder fast allen kann man schon sagen, gab es einen Einschnitt in ihren Wahrnehmung, was Deutschland angeht. Und viele der Flüchtlinge, also es wurde auch schon genannt, gerade in den 80er Jahren gab es schon viel würde ich nicht sagen. Es gab im Vergleich zu heute viel mehr Flüchtlinge, die irgendwie in Deutschland landeten, auch aufgrund der zum Beispiel des Militärputsches in der Türkei am 12. September 1980. Und auch die politischen Vereinigungen türkeistämmiger Menschen haben auch einen Zulauf bekommen, weil die Oppositionellen aus der Türkei dann halt auch nach Berlin kamen und hier erfuhr dann die linke Bewegung eine Verstärkung. Und diese Hetze richtete sich, wie genannt, schon in erster Linie gegen die Flüchtlinge. Aber letztendlich, wenn wir uns auch Mölln und Solingen vergegenwärtigen, dann ist noch mal klar, ist diese tödliche Hetze, diese rassistische Hetze, Politik richtete sich alle, die nicht Teil des deutschen Bildes waren, die nicht Teil des deutschen Nationalismus waren. Und ich denke mal, wichtig ist es auch nochmal zu erwähnen, nachdem dieser gemeinsame Sieg gemeistert wurde, gab es dann auch natürlich dann die nächste Phase der sich ein toleranteres Bild wieder in der Weltöffentlichkeit zu verschaffen, diese ganzen Lichterketten und Aufstand der Anständigen etc. Hatten nichts anderes vor, als das Image Deutschlands zu verbessern. Gerade immer, wenn die Offiziellen, wenn Politik, Weltparteien und staatliche Institutionen Rassismus, offensichtlicher Rassismus bedauern, dann nur im Sinne von das Image Deutschlands zu verbessern. Also es wird sogar auch nicht gestört, das extra zu erwähnen, zu betonen. Man will ja nicht in der Weltöffentlichkeit so da irgendwie kriminell oder narzisstisch dastehen, und es geht um Image. Und das wird auch ja genannt, auch ganz bewusst auch so geäußert. Und eine Tatsache, was sich überhaupt nicht verändert hat, ist das, wie schon auch von meinem Vorredner vor allem immer wieder genannt, es wird geleugnet, dass Rassismus in Deutschland existiert. Dass Rassismus die gesamte Gesellschaft sozusagen durchdrungen hat. Das ist eine Tatsache, aber andererseits ist es eine Tatsache, dass es systematisch geleugnet wird. Wenn überhaupt, heißt es dann nur Rechtsextremismus. Das ist auch ein Punkt, über den wir diskutieren sollten, weil mit dem Begriff Rechtsextremismus wird dann auch das Problem an den Rand, in Anführungszeichen, der Gesellschaft verlagert. Das heißt, die eigentlichen Verantwortlichen werden verschoben. Und das haben wir auch bei der rassistischen Mordserie, was NSU angelastet wird, auch gesehen. Angelastet sage ich deswegen, weil für diese Morde ist nicht nur die NSU verantwortlich, sondern ist der Staat verantwortlich. Und das muss auch bei Namen benannt werden. Der Staat steckt voll dahinter. Und ich habe leider auch keine große Hoffnung, dass der Untersuchungsausschuss auch zu einem anderen Ergebnis kommt. Das muss bei Namen genannt werden. Und ich denke mal, diese Aussage, dass der Staat oder die staatlichen Institutionen, dass die Sicherheitsbehörden versagt haben, diese Aussage reicht nicht. Ich bin mit dieser Aussage nicht einverstanden. Deswegen habe ich auch diese Resolution von dem Hearing am 2.6. Nach langem Hin und Her überlegen noch nicht unterschrieben. Und ich werde es, glaube ich, nicht unterschreiben. Die Zeit ist eh vorbei. Aber in dieser Resolution gab es schöne, viele politische Aussagen. Aber das Wort, diese Aussage, Versagen, war zentral. Und deswegen bin ich damit nicht einverstanden. Weil ich denke, Versagen suggeriert, dass die Menschen, die Beamten, die halt in diesen Institutionen arbeiten, entweder verschlampt haben oder nicht genug fähig waren oder hat ein menschliches Versagen. Also das ist dann letztendlich irgendwie entschuldigbar. Und das kann nicht sein, weil ich denke, dass Rassismus in diesem Land auf vielen verschiedenen Ebenen, aber letztendlich irgendwie gezielt und systematisch produziert wird. Das hört sich vielleicht teilweise verschwörungstheoretisch an. Mag sein, aber wir können analysieren und gucken, warum der Rassismus in dieser Gesellschaft so verankert ist, immer noch weit verbreitet verankert ist. Und Pogrome haben nicht nur Anfang der 90er stattgefunden. Ansätze der Pogrome gibt es immer noch. Vor einigen Wochen, habt ihr vielleicht mitbekommen, gab es ja auch eine Pogromstimmung in Leipzig. Da, wo ein Wohnheim geplant war, kamen, keine Ahnung, 200 oder 500 Menschen irgendwie zusammen und Bürgerproteste äußern sich total rassistisch. Und das wird auch vor laufender Kamera ganz ungezügelt auch ausgesagt. Und ich meine, der Seehofer, seine Aussage habt ihr vielleicht auch in Erinnerung, wenn er sagt, ich werde alles dafür tun, bis zur letzten Patrone, dass keine Zuwanderung in das deutsche Sozialsystem stattfindet. Das ist eine Kriegserklärung. Das ist eine Notdrohung. Und so muss es auch entsprechend aufgenommen werden. Nicht die NSU sind die eigentlichen Mörder, die Schlimmen, die Bösen, sondern auch das ganze Pakt dahinter. Ja, um vielleicht doch zum Abschluss zu kommen, will ich eigentlich dann auch einerseits es bezüglich Analyse, was Rassismus angeht, auf die Gegenwart ein bisschen zurückkommen. Andererseits wollte ich eigentlich auch auf den Widerstand ein bisschen eingehen und vor allem Beispiele aus den 90er und heute vielleicht noch aufzeigen. Was Rassismus heute angeht, genau wie ich sagte, in den 80er Jahren, in den 70er, 80er Jahren hieß es eher Türken raus, Ausländer raus, später gezielt gegen Flüchtlinge etc. Aber letztendlich sind alle betroffen, die nicht zum deutschen Bild passen. Aber die Änderung, vor allem wer in erster Linie vom Rassismus betroffen ist, habt ihr vielleicht auch analysiert, betrifft vermeintlich muslimische Menschen. Es gibt im Moment, was Rassismus angeht, einen antimuslimischen Rassismus, was ist diskursiv und auch tätlich sich gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen richtet, denen man allgemein muslimischen Hintergrund und Generalverdacht und Terrorismus und Gewalt und unzivilisiert sein unterstellt. Und diese ganze Diskurse bezüglich Integration, was nicht nur von Sachsen geführt wird, verstärken einfach nichts anderes als diesen Rassismus gegen vermeintliche auch, oder auch wahre Muslimen zu betreiben. Und dass dann pro Deutschland dann auch auf diesen Zug steigt und damit auch davon profitieren will und mit Provokationen hier da auftretet, kann sich Erfolg versprechen, solange der Staat und die Polizei sich schützt. Also mit 10, 15, 20 oder 50 Leuten leisten sie sich eine Provokation öffentlich darzustellen, aber mit der Sicherheit, dass sie geschützt werden. Das heißt, sie können sich auf ihren deutschen Staat verlassen und sie können mit ihrer Provokation weitermachen. Und diese Provokationen, diese rassistischen Angriffe gehen ja nicht nur von diesen Provokateuren, von diesen Mördern aus, sondern auch von der deutschen Justiz. Jetzt habe ich einen Bogen gemacht zu einem anderen Bereich, weil mir gerade diese rassistischen Urteile eingefallen sind, die es in den letzten Monaten gegeben hat. Einmal diese Koblenz-Urteil, was verdachtsunabhängige Kontrollen gegen Migrantinnen, gegen nicht deutsch aussehende Menschen legitimiert, und dieses Körner-Urteil, was Beschneidung als Menschenrechtsverletzung definiert. Das ist für mich auch ein Beispiel von antimuslimischer Rassismus, weil, da will ich nicht länger darauf eingehen, aber es nicht ganz zu vergessen, komme ich wieder zurück zum Widerstand. Zur Selbstorganisierung, zum migrantischen Widerstand, vor allem gegen die Angriffe in den 90er Jahren. Aber schon vor oder kurz vor Fall der Mauer, April 89, gab es hier in Berlin schon Jugendgangs und antifaschistische Gruppen, nicht nur türkeistämmige Menschen, sondern auch andere Migrantinnen und POC-Leute waren Teil dieser Organisation, haben sich gegen diese Angriffe versucht zu organisieren und haben auch das dann mit der Zeit zu einem antifaschistischen Widerstand geführt, die leider erstmal nicht langlebig war. Und zwar entstanden ganz konkret am 20. April 89, als die Nazis angekündigt haben, am 20. April ist Geburtstag von Hitler, Kreuzberg, also migrantische Stadtteile anzugreifen, sind die migrantischen Jugendlichen vor allem trotz der sich verbreitenden Angst auf die Straße gegangen und haben gesagt, hier sind wir, komm doch. So entstand so ein Bewusstsein, sich nicht gefangen zu lassen und Paroli zu bieten, zu sagen, wir sind da. Und ab dann ja, wurde der Spieß sozusagen auch umgedreht und die Nazis wurden verdrängt und verfolgt. Also die Nazis versuchten nach dem Fall der Mauer, sich auch Richtung westliche Stadtteile auch breit zu machen. Aber es ist nicht so, ihnen nicht gelungen. Also ich kann mich daran erinnern, dass sie zum Beispiel am Alexanderplatz ständig verfolgt und verdrängt wurden. Die Nazis hatten keine Chance, näher zu kommen. Also das mussten sie erstmal spüren durch den Selbstschutz der Migranten, die dann auch nicht alle, also die Jugendgangs waren auch teilweise auch überhaupt nicht politisch, aber natürlich, selbstverständlich hatten sie was gegen Nazis und das war die gemeinsame Basis, sich auch zu politisieren und gemeinsam auf die Straße zu gehen. Und in den 90er Jahren gab es natürlich auch viele andere migrantische Initiativen, Gruppen, Organisationen. Zum Beispiel eine Gruppe, ein Verein, wo ich auch dabei war, hat sich eine sehr interessante Aktion ausgedacht. Weil wir uns auf die Stadt nicht verlassen können, beantragen wir Waffenscheine. Wir sind massenweise zum Waffenschein beantragen gegangen. Wir haben eine Demo organisiert, um Waffenscheine zu beantragen. Also, das heißt, es ist auch ein Signal zu setzen, wir übernehmen unseren eigenen Schutz. Auf euch, auf den Staat, auf diese ganze demokratische Konstrukt ist kein Verlass. Ich glaube, es reicht erstmal.